zurück, als nichts entschieden war. Ein Zukunftsbild zurechtgerückt, nichts war damals klar. Tausend Wege ging ich nicht, ich hab mich oft geirrt. Der Nebel war viel zu dicht, ich habe mich verirrt. Die Zukunft ist herangerückt, das Fahrrad sich entfernt. Die Frage, gibt es ein Zurück, hab ich erst gelernt. Rückwärts sieht es anders aus, als man nach vorwärts denkt. Kein Steuermann im Führerhaus, der in die Zukunft lenkt. Strecke die Geschichte um, ich geh zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal. Drehe die Geschichte um, ich geh zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal. Zu schmal, zu schmal, zu schmal. Alles hab ich nie gesagt, im Dunkeln sieht man nicht. Was wichtig war, blieb ungefragt. Ich aber fragte mich: Zeigt die Zeit, was richtig ist, oder geht sie bloß vorbei? Weißt du, wer du heute bist, ist dir das einerlei. Die Straße teilt sich immer noch, ich hab die Qual der Wahl. Fehler mach ich leider doch nie zum ersten Mal. Ich wünsche mir die Zeit zurück, als nichts entschieden war. Momente hatten noch genug, mir war das nicht klar. Ich drehe die Geschichte um, ich geh zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal. Drehe die Geschichte um, ich geh zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal. Drehe die Geschichte um, geh zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal. Drehe die Geschichte um, es geht zurück, ich kehre um. Leb mein Leben noch einmal, die Einbahnstraße ist doch viel zu schmal.